des Himmels, die vom Schmerz erzählt. Ich seh den Himmel schwer, ich hör das Flüstern um mich her. Ich denk an ihn, wie's mal war, und wenn ich denk an ihn, dann wird mir viel klar, so viel klar. Nur sein Blick, sanfter Schein, wärmt mein Herz. Diese sanfte Glut durch sie verlässt mich nie der Mut. Sicher und warm ihm immer nah, das, was ich träum, ist endlich da. Denn nur sein Blick allein gibt mir Mut, den Weg zu gehen. Und nur sein Blick allein lässt die Trotheit vergehen. Enthüllt sein Blick mir dann Liebe oder Trost, seine Art.